Es ist ein Stück der populären Meinung über den Geschlechtstrieb, dass er der Kindheit fehle. Allein dies ist nicht nur ein einfacher, sondern sogar ein folgenschwerer Irrtum, da er hauptsächlich unsere gegenwärtige Unkenntnis der grundlegenden Verhältnisse des Sexuallebens verschuldet. Mit dieser kühnen Behauptung beginnt Sigmund Freud die zweite seiner berühmten drei Abhandlungen zur Sexualtheorie mit dem Titel »Die infantile Sexualität«. Diese kleine Schrift ist ein Meilenstein psychoanalytischen Denkens. Kein anderes Werk hat Freud so vielen Überarbeitungen unterzogen und nichts hat er so oft ergänzt. Er wendet sich damit gegen das herkömmliche Verständnis von menschlicher Sexualität als instinkthaftem Verhalten oder biologischem Programm und beschreibt damit zugleich die Grundzüge einer Anthropologie. Das Begehren, das Streben nach Lust und Befriedigung wird zu einer zentralen Antriebskraft menschlichen Verhaltens. Sie bezieht sich nicht nur auf sexuelle Aktivitäten im engeren Sinne, sondern liegt jeder menschlichen Tätigkeit zugrunde. Dieses erweiterte Verständnis von Sexualität war Freud ein zentrales Anliegen. Sie sei weder auf das Erwachsenenalter noch auf die Genitalität zu beschränken, sondern umfasst ein weites Spektrum an Lust- und Befriedigungsmodalitäten. Das heißt, sie besitzt sogenannt polymorph-perversen Charakter. Die Bezeichnung polymorph-pervers mag abwertend klingen, aber Freud benutzt diesen Terminus pervers nicht in wertender Hinsicht, sondern um die Sexualität zu beschreiben, die nicht dem Ziel der Fortpflanzung dient. Also als Polymorph werden die verschiedenen unterschiedlichen Ausdrucksformen menschlicher Sexualität bezeichnet. Die Annahme einer kindlichen Sexualität war in der damaligen Sexualwissenschaft nicht neu. Auch Albert Moll verfasste zu Beginn des letzten Jahrhunderts ein Werk über das Sexualleben des Kindes. Allerdings erkannte er nicht die Bedeutung der prägenitalen Sexualität an, sondern beschrieb lediglich die genitalen Ausprägungen im Säuglingsalter. Mit der Annahme einer infantilen Sexualität spannt Freud eine Klammer zwischen kindlichem und Erwachsenenverhalten auf. Dieses eröffnet zum einen den Blick auf ein Kontinuum sexuellen Erlebens und Verhaltens und zum anderen auf seine Vielgestaltigkeit. Sexualität wird nicht auf eine biologische Reproduktionsfunktion beschränkt, sondern äußert sich in verschiedenen, und zwar psychisch gleichwertigen Formen. Das ist ganz wichtig. Also das betrifft sowohl homo- als auch heterosexuelle Objektwahl, als auch die sogenannten Perversionen. Dieses ursprünglich breit angelegte, nicht konventionell wertende Sexualitätskonzept, wie es sich insbesondere in der ersten der drei Abhandlungen findet, hat Freud allerdings immer wieder zurückgenommen und dem damaligen Common Sense angenähert. Dabei bietet es, wie ich finde, eine Reihe von Vorteilen. Von besonderer Bedeutung erscheint mir, dass dieses Modell eine normative Hierarchisierung sexuellen Erlebens und Verhaltens vermeidet. Die Möglichkeit der Konzeptualisierung von psychisch gleichwertigen sexuellen Formen erfordert ein Konzept von Sexualität, das nicht erst im Erwachsenenalter, also mit der Pubertät, der geschlechtlichen Reifung ansetzt. Denn mit dem Primat der Genitalität geht zwangsläufig ein Primat der Fortpflanzungsfunktion einher, dem die anderen Formen dann untergeordnet werden. Unter dem Aspekt der psychischen Gleichwertigkeit lässt sich auch die Frage der Pathologisierung sexuellen Verhaltens und Erlebens noch einmal anders stellen. So ist, wie allgemein nach psychoanalytischem Krankheitsverständnis, nicht ein spezifisches Verhalten an sich als pathologisch anzusehen, sondern die jeweilige Funktion dieses Verhaltens bestimmt darüber, ob eine Krankheit vorliegt oder nicht. Dementsprechend kann eben auch die Grenze zwischen sogenannten normalen oder sogenannten abweichenden und pathologischen Verhalten immer nur im Einzelfall und nicht generell festgelegt werden. Der nicht normative Charakter von Freuds Sexualtheorie wird in den drei Abhandlungen immer wieder spürbar. Freud vermeidet es, von Normalität zu sprechen. Er relativiert seine Äußerungen und setzt sie in Beziehungen zu den damaligen Vorstellungen. Insofern scheint mir auch die Bezeichnung Sexualität, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, in einer psychoanalytischen Sexualtheorie nicht unproblematisch. Ich präferiere daher im Anschluss an Fritz Morgenthaler, einen Schweizer Analytiker, den Begriff des Sexuellen. Demnach stellt das Sexuelle ein ungerichtetes energetisches Potenzial dar, das dem sogenannten Primärprozess folgt. Durch die Entwicklung der Libido und des Ichs hat es eine Bahnung erfahren, die es sexuellen Zielsetzungen unterwirft. So wird es zur sogenannten organisierten Sexualität. Ich zitiere: Sprechen wir von der Sexualität im Gegensatz zum Sexuellen, handelt es sich um das, was der Sekundärprozess aus den Triebregungen im Ehes gemacht hat. Ich halte diese Unterscheidung für sehr wichtig, auch wenn ich nicht von so einem schroffen Gegensatz ausgehe, wie Morgenthaler das tut. Morgenthaler behauptet sozusagen eine Diktatur der Sexualität und gleitet dabei so in eine Art gut-böse Dualismus ab, der letztlich nicht überzeugt. Aber ich denke, dass die Unterscheidung von Sexualität und dem Sexuellen ganz wichtig ist, weil sie verdeutlicht, dass Sexualität und Trieb eben nicht so harmonisch aufeinander bezogen sind und ineinander übergehen, wie es das Alltagsverständnis glauben macht, sondern dass eben beide von Anfang an in einem gebrochenen Verhältnis zueinander stehen. Das Sexuelle zeigt sich demnach nicht nur in konkreten sexuellen Verhalten, sondern es spielt potenziell und zumeist unbewusst in jede menschliche Beziehung hinein. Es geht beim Sexuellen also nicht um das intentionale, absichtsvolle Verhalten, die sexuelle Lust, die man mit jemandem erfahren will. Vielmehr geht es um die sexuelle Erregung, die sich einstellt, ob man das nun will oder nicht. Und eben auch, ob man sie wahrnimmt oder nicht. Diese Ubiquität des Sexuellen, das sozusagen überall hineinschießt, wie das eine Analysandin von mir mal formuliert hat, stellt auch gut 100 Jahre nach Freud eine nach wie vor unbehagliche Einsicht dar. Wobei es mir weniger um eine kognitive Einsicht geht, im Hinblick auf die Sexualfeindlichkeit oder Freundlichkeit gibt es schließlich unterschiedliche gesellschaftliche Konjunkturen, sondern es geht mir um eine Einsicht, die aus der unmittelbaren Erfahrung kommt, die eben jeder mit sich selbst machen kann. Mit einem solch selbstreflexiven Zugang möchte ich das Nachdenken über Sexualität keineswegs psychologistisch verengen. Doch scheinen mir die Diskurse über Sexualität vielfach von Spannungen unterschiedlichster Art beeinträchtigt zu sein. Die scharfen Polarisierungen und moralischen Verurteilungen, wie explizit oder implizit auch immer, treten insbesondere im Zusammenhang mit Kindern auf. So sind die Diskussionen, in denen es um sexuellen sogenannten Missbrauch geht, oft von großer affektiver Wucht begleitet. Das konnte man nicht zuletzt in den letzten Wochen und Monaten im Zusammenhang des Wahlkampfs sehen, in dem die Frage nach dem Verhältnis von Politikern zur Pädophilie eine, ich fand, ganz unglaublich große Bedeutung bekam. Zweifellos handelt es sich bei sexuellen Handlungen mit Kindern um eine strafbare Handlung, einen Straftatsbestand, der geahndet werden muss und für den es auch keinerlei Rechtfertigung gibt. Aber ich finde schon interessant zu fragen, was eigentlich die Wucht ausmacht, also die affektive Wucht, die in den Diskussionen immer wieder auftaucht. Und ich glaube, dass es sehr viel mit Projektionen zu tun hat, mit Ausgrenzungsvorgängen, in denen stellvertretend sozusagen am anderen verpönte eigene Regungen, inakzeptable eigene Regungen bekämpft werden. Das ist psychoanalytisch gesehen ein relativ simples Muster, aber ich glaube, dass es gerade in diesem Fall jetzt der Pädophilie-Debatte erschreckend wirkmächtig ist. Wenn Sie beispielsweise an die heftigen Reaktionen denken, auf die Äußerungen von Cohn-Bendit, die er vor vielen Jahren in einer Talkshow im französischen Fernsehen machte. Er beschrieb darin bekanntlich die sexuelle Attraktivität eines 5-jährigen Mädchens. Man kann dies jetzt nur als dummes Zeug oder als Geschwätz abtun, wie das vielfach geschehen ist. Aber ich bin als Analytikerin davon überzeugt, dass er damit was durchaus Zutreffendes beschreibt. Denn der Ödipus-Komplex ist ja nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern eine konkrete Realität und zeigt sich eben in solchen Verführungssituationen. Also das heißt, in der Begegnung mit einem Kind, ob in der Familie, in der Kita oder auch in der Therapie, werden wir immer und unvermeidlich mit der sexuellen Dimension konfrontiert. Und ich fürchte, dass dies gerade im gegenwärtigen gesellschaftlichen Klima keine ganz unproblematische Einsicht darstellt. Ich meine, es, glaube ich, erübrigt sich festzustellen, dass es nicht darum gehen kann, dass man diesen Verführungsversuchen nachgibt. Also das ist völlig inakzeptabel, wie auch das vor 40 Jahren möglicherweise war in den Kitas und Kinderläden, also dass die damaligen Bezugspersonen darauf eingegangen sind. Aber ich glaube, dass man sozusagen davon abgesehen tatsächlich diese sexuelle Dimension überhaupt nicht verleugnen kann. Und was mich aber beunruhigt in der gegenwärtigen Situation, sind eben genau diese Ausgrenzungs- und Projektionsstrategien, die eben dann auch verhindern, dass man etwas bei sich selbst annimmt. Also das heißt, es sind die Pädophilen und immer die anderen. Und ich glaube, warum das wirklich problematisch ist, weil dies eben dann den sexuellen Missbrauch und die realen Übergriffe erst recht befördert. Das Problem sozusagen des Tabus. So, ich möchte nun die These entfalten, dass das Infantile, das Polymorph-Perverse, den charakteristischen Grundzug menschlicher Sexualität darstellt und in einiger Spannung zu einer geschlechtsspezifisch geordneten, auf Fortpflanzung zielenden genitalen Sexualität steht. Mit dem Infantilsexuellen meine ich eine Sexualität, die nicht aus einem angeborenen biologischen Programm stammt. An die Stelle der Heredität, also der biologischen Anlagen, setze ich eine zwischenmenschliche Beziehung. Das Sexuelle entwickelt sich demnach in einem interpersonalen Raum. Konstitutiv sind dabei Fantasien und Erinnerungen. Also kein Instinkt, sondern ein Begehren, das in der Beziehung zwischen einem Kind und einem Erwachsenen entsteht und das in den Körper eingeschrieben wird, liegt dieser Sexualität zugrunde. Ich möchte diese These nun ein wenig erläutern und einige Grundlinien meines Modells vorstellen. Dabei werde ich auf die Frage nach der Entstehung der Sexualität eingehen und der Frage nachgehen, wie die Lust in den Körper des Kindes kommt, welche Rolle das Unbewusste der Erwachsenen dabei spielt und inwieweit sexuelle Erregung durch sinnliche Wahrnehmung, Erinnerungen und oder Fantasie zustande kommt. Zunächst zur Entstehung des Sexuellen oder wie die Lust in den Körper kommt. Der sexuelle Körper geht meiner Ansicht nach nicht auf eine genetische Ausstattung zurück. Bereits Freud bezeichnet die Mutter als erste Verführerin des Kindes. Allerdings entwickelt er diesen Gedanken jedoch nicht systematisch weiter. Erst in der sogenannten allgemeinen Verführungstheorie von Jean Laplanche, einem Analytiker, der vor ein paar Jahren gestorben ist und in Frankreich gelebt hat. Erst in dieser Theorie wird der grundlegend sexuelle Gehalt der Beziehung von Erwachsenen und Kind zum Ausgangspunkt der Konstitution von Unbewussten und Sexualität. Laplanche stellt sich damit einen deutlichen Gegensatz zur Säuglingsforschung oder zur Bindungstheorie, die sexuelle Dimension aus der Mutter-Kind-Beziehung ausblendet. Doch gerade in dieser Beziehung, also ich meine die primäre Bezugsperson, egal ob das jetzt Mutter oder Vater ist, also in dieser Beziehung, genauer gesagt im sogenannten primären Befriedigungserlebnis, wie Freud das genannt hat, wird der kindliche Körper zu einem Sexuellen. Das heißt, erst in der Interaktion wird er ausgestattet mit der Fähigkeit, Lust zu erleben. Pointiert könnte man sagen, die sexuelle Lust entsteht nicht durch eine biologische Anlage, sondern durch die Befriedigung durch die Bezugsperson. Jean Laplanche hat in seiner allgemeinen Verführungstheorie vom sogenannten Primat des Anderen gesprochen. Und ich denke, dass das die große Neuerung ist, die er in den psychoanalytischen Diskurs eingebracht hat. Er überwindet damit den subjektzentrierten Ansatz der Psychoanalyse, und der also bis in die Gegenwart hinein andauert und sich in verschiedenen Strömungen, also der neoplanianischen und der Objektbeziehungstheorie, aber auch in der relationalen Psychoanalyse niedergeschlagen hat. Unter dem Primat des Anderen oder der Alterität versteht Laplanche eben nicht vom Subjekt aus zu denken, sondern umgekehrt vom Anderen her. Die Beziehungsstruktur, von der die allgemeine Verführungstheorie ausgeht, ist daher nicht wie in der intersubjektiven Psychoanalyse als eine gleichrangige Austauschbeziehung zwischen Subjekten zu verstehen. Statt um eine wechselseitige Interaktion geht es hier um eine einseitige, um eine asymmetrische Beziehungsstruktur, wie wir sie etwa in der Linguistik in Form der Anrede finden. So kann man sagen, also jetzt zum Beispiel mit Waldenfels, dem phänomenologischen Philosophen, dass jede Anrede mit einem Anspruch verbunden ist. Anspruch in einem doppelten Sinne von Anrede und Prätension. Also das heißt, bei einer Anrede muss der oder kann der jeweils Angesprochene, die Angesprochene nicht reagieren. Der Anspruch enthält nun verschiedene Ebenen. Psychoanalytisch bedeutsam ist die unbewusste Botschaft, die mit jeder Anrede transportiert wird. In der alteritätstheoretischen Psychoanalyse, also die auf Laplanche zurückgeht, wird die anthropologische Grundsituation, in der sich das Subjekt konstituiert, als eine solch asymmetrische Kommunikationssituation von Anrede und Antwort beschrieben. Damit wird eine andere Position vertreten als die heute in der Entwicklungspsychologie übliche. Das Kind wird nicht als, wie das so üblich ist, als sogenannter Gestalter seiner eigenen Entwicklung betrachtet, im geläufigen Sinne des modernen autonomen Subjekts, sondern vielmehr als strukturell dem anderen unterworfen. Die menschliche Entwicklung, die Entwicklung der Sexualität, wird dann eben nicht vom Ich aus, sondern vom anderen, vom Fremden und vom Unverfügbaren her konzipiert. Diese Blickrichtung, also der Primat des anderen, entspricht dem zentralen Anliegen einer Psychoanalyse, die das Handeln und Erleben im Wesentlichen vom Unbewussten, also dem Ich nicht zugänglichen und Unverfügbaren bestimmt sieht. Jean Laplanche beschreibt die anthropologische Situation als Urverführung. Sie setzt mit dem Augenblick der Geburt ein, in dem der Säugling mit der Welt der Erwachsenen, das heißt insbesondere mit dem unbewussten sexuellen Begehren der Erwachsenen konfrontiert wird. Ich zitiere Laplanche: Aber diese Erwachsenenwelt ist keine objektive Welt, die das Kind zu entdecken und zu erfahren hätte, so wie es lernt zu laufen oder die Dinge zu handhaben. Die Welt ist durch linguistische oder bloß semiologische, das heißt prä- oder paralinguistische Botschaften gekennzeichnet, die das Kind in Anspruch nehmen, bevor es diese noch versteht und welchen es Sinn verleihen und auf welche es Antworten geben muss. Zitat Ende. Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die Entstehung des Unbewussten und seines Kerns des Sexuellen ist die Konfrontation mit dem unbewussten Begehren des Erwachsenen. Laplanche spricht in diesem Zusammenhang von rätselhaften Botschaften. Rätselhaft sind sie für den Säugling zum einen, weil er sie aufgrund seiner noch wenig ausgebildeten somatischen, kognitiven oder affektiven Verhaltens- und Erlebnismöglichkeiten nur sehr unzureichend verarbeiten kann. Aber zum anderen sind sie auch für den Erwachsenen selbst rätselhaft aufgrund ihres unbewussten Gehalts. Dieser letzte Punkt ist nochmal ganz wichtig zu betonen. In der Beziehung zum Kind geht es eben nicht um die manifest sexuellen Gefühle oder Empfindungen, sondern es geht um unbewusste Fantasien, die als rätselhafte Botschaften fungieren. Also es geht keineswegs in konkretistischer Weise um sexuelle Handlungen. Das ist auch immer ein Missverständnis, glaube ich, das in der gegenwärtigen sogenannten Pädophilie-Debatte sich einstellt. Die Konfrontation mit dem unbewussten Begehren des Erwachsenen schreibt sich nun in die entstehende psychische Struktur des Kindes ein. Laplanche nennt diesen Vorgang Intromission, um ihren traumatischen Charakter deutlich zu machen. Also es ist eine Wortneuschöpfung, die also davon ausgeht, dass etwas in das Kind hineingeschickt wird. Also es werden innere Fremdkörper gebildet und eingeschrieben in den Körper und damit entsteht der Kern des Unbewussten des Kindes. In meiner Argumentation möchte ich Laplanche in seiner Betonung des traumatischen Moments in diesem Konstitutionsprozess nicht folgen und stattdessen die daraus hervorgehenden produktiven Vorgänge betonen. Also ich konzipiere die Beziehung zwischen dem Säugling und dem Erwachsenen als einen Ort, an dem die psychische Struktur des Kindes, das Unbewusste und die infantile Sexualität auf eine nicht endogene und nicht notwendig traumatische Weise entstehen. Also nicht das Trauma des Subjekts, sondern das Begehren des anderen enthält in meinem Ansatz zentrale konstitutive Bedeutung. Das Begehren des Erwachsenen richtet sich nun als Anspruch auf den Säugling. Und auf diesen Anspruch antwortet wiederum das Kind mit der Entstehung seines eigenen Begehrens. Der Konstitutionsprozess der Sexualität und darüber eben hinaus der gesamten psychischen Struktur könnte in Abwandlung der berühmten kartesianischen Formel cogito ergo sum formuliert werden mit desideratus oder desiderata ergo sum, weil ich begehrt werde, bin ich. Diese Formulierung trägt der grundlegenden Heteronomie menschlicher Existenz Rechnung. Die Passivform Desideratus verweist auf die dem Einzelnen vorgängigen Strukturen, denen das Subjekt unterworfen ist, und zugleich auf die Angewiesenheit auf den anderen im Prozess seiner Entwicklung. Das sexuelle Begehren ist eben demnach kein endogener Prozess, also etwas, was genetisch im Menschen angelegt ist. Noch ist der Einzelne Schöpfer seines Subjekt oder Schöpfer seines Begehrens. Vielmehr verstehe ich jedes Begehren als Antwort auf das Begehrtwerden. Formuliert man die Entstehung des Begehrens nun unter dem Primat des anderen, trifft man damit nicht nur eine Aussage hinsichtlich der frühkindlichen Situation. Denn jegliches Begehren, also auch das im Erwachsenenalter, antwortet auf diese frühkindlich internalisierten Szenen des Begehrtwerdens durch Vater, Mutter oder andere Bezugspersonen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Bildung des sexuellen Körpers als Einschreibung. Gehen wir nochmal zurück zum Vorgang der Intromission. Das Begehren der Erwachsenen wird als Kern des Unbewussten in den kindlichen Körper eingeschrieben. Diese Einschreibung ist nun nicht nur metaphorisch zu verstehen. Es entsteht dabei nicht nur das Unbewusste, sondern zugleich wird der Körper mit sexueller Erregbarkeit ausgestattet. In traditioneller Sicht ist die sexuelle Erregung bedingt durch die genetisch angelegte körperliche Ausstattung des Menschen, zu der psychische Aktivitäten wie Fantasien beispielsweise lediglich hinzukommen. Ich finde diese Vorstellung jedoch einigermaßen unterkomplex und denke, dass das spezifische Gepräge der menschlichen Sexualität damit unterbestimmt bleibt. Also auch zeigt sich hier wieder so ein Dualismus von Seele und Körper, die eben biologische Vorgänge neben dem psychischen situiert und sie nicht in ihrer wechselseitigen Durchdringung fasst. Aus der Perspektive eines Primats des anderen möchte ich eine andere Sichtweise vorschlagen. Die sexuelle Erregbarkeit wird in der universellen Verführungssituation, in der Begegnung des Säuglings mit dem Erwachsenen, in den kindlichen Körper eingeschrieben. Exemplarisch verdeutlichen lässt sich die Bildung des sexuellen Körpers an der Entstehung der erogenen Zonen. Mit diesem Begriff bezeichnet Freud, Zitat, eine Haut- oder Schleimhautstelle, an der Reizungen von gewisser Art eine Lustempfindung von bestimmter Qualität hervorrufen. Zitat Ende, das ist aus den drei Abhandlungen von 1905. Entscheidend ist nun, dass diese Lustempfindung eben nicht primär an der Körperstelle haftet, also nicht von der genetischen Ausstattung des Körpers ausgeht und in irgendeiner Weise ausgelöst wird, sondern sie entsteht erst durch das Einwirken einer anderen Person. Als Beispiel dient etwa die Situation des Stillens. Durch das Saugen an der Brust der Mutter werden die Lippen und der Mund des Kindes zu einer erogenen Zone. Man kann also sagen, dass die Erfahrung von Befriedigung den kindlichen sexuellen Körper bildet und dass die Erfahrung von Befriedigung den Körper mit einer spezifischen Reizbarkeit und Erregbarkeit ausstattet. Auch wenn ich jetzt dieser Konzeptualisierung von Freud ohne weiteres folgen kann, scheint sie mir jedoch nur die Hälfte der Szene zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind in den Blick zu nehmen. Problematisch ist, dass Freud nur vom Kind, also dem sogenannten Subjekt, ausgeht und die Mutter nicht berücksichtigt. Hier liegt nun der Ansatzpunkt von Laplanche, der die Mutter oder den Vater als konkrete andere ins Spiel bringt und darauf hinweist, dass es sich bei der Brust der Mutter um ein sexuell erregbares Organ handelt. Das Stillen des Säuglings ist somit unausweichlich mit Lust oder sexuellen Fantasien verbunden, seien sie nun bewusst oder nicht. Diese grundlegende sexuelle Dimension der Mutter-Kind-Beziehung lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man etwa den Säugling nicht stillen würde. Denn in allen Pflegehandlungen, und hier kommt dann der Vater ins Spiel, geht es um körperliche Berührungen, das Berühren der Genitalien, etwa beim Wickeln oder beim Baden. Man kann ja sagen, die ersten Lebensmonate eines Kindes sind generell sehr körperbezogen und ja, das zeigt sich nicht nur bei der Pflege, sondern auch beim Spielen, beim Schmusen mit dem Kind. Und all diese Interaktionen sind unvermeidlich mit unbewussten sexuellen Fantasien und Erinnerungen verbunden. Die freudsche Einsicht von der Mutter als erster Verführerin lässt sich nun erweitern auf den Vater bzw. jede erwachsene Bezugsperson. Hinzuzufügen ist, dass es sich um eine verführte Verführerin oder einen verführten Verführer handelt und selbstverständlich nicht um eine intentionale Verführung, da eben die unbewussten, rätselhaften Botschaften auch den Erwachsenen selbst nicht zugänglich sind. Jeder Säugling macht nun spezifische Erfahrungen im Umgang, im körperlichen Umgang mit seinen Eltern und bildet daher jeweils spezifische erogenen Zonen aus. Aus dieser Perspektive kann man sagen, dass die erogenen Zonen Spuren der Erinnerung an frühe Befriedigungserlebnisse sind, die in den Körper eingeschrieben sind. Sexuelle Erregbarkeit gründet gemäß dieser Sichtweise nicht in den besonderen physiologischen Bedingungen von einzelnen Körperzonen, wie man das medizinisch oder biologisch denken würde, sondern in unbewussten Erinnerungen, die bei der Stimulierung der erogenen Zonen aktiviert werden können, aber dieser perzeptiven Stimulierung nicht notwendig bedürfen. Und in dieser prinzipiellen Unabhängigkeit der sexuellen Erregung von sinnlicher Wahrnehmung und eben dem Umstand, dass die Erregung durchaus auch von Erinnerungen oder Fantasien ausgelöst werden kann, besteht, glaube ich, das zentrale Kriterium menschlicher Sexualität. Also es ist nicht notwendig, dass es eine konkrete Berührung gibt, sondern es reichen sozusagen psychische Prozesse wie Fantasie und Erinnerung. Und ich denke, aus diesem Grund kann man von sexueller Erregung als einem hochkomplexen, vielschichtigen psychischen Geschehen sprechen, das eben nicht in mechanistisch-technischer Weise durch bestimmte Reize aktiviert werden kann, wie das manchmal so im Alltagsverständnis erscheint. Vielmehr resultiert sexuelle Erregung aus einem Zusammenspiel von Fantasie und Erinnerung, das durch taktile und kinästhetische, ebenso wie visuelle und auditive Wahrnehmungen intensiviert werden kann. Es ist also genau das Infantile, das aus den Kinderzeiten stammende Moment des Sexuellen, das die Lust erzeugt und die genitale Sexualität im Erwachsenenalter erst lustvoll macht. Ich komme zu meinem nächsten Punkt, sexuelle Fantasien und das Prinzip der Nachträglichkeit. In seinen frühen Schriften, in den Briefen an seinen Freund, den Hals-Nasen-Ohrenarzt aus Berlin, Wilhelm Vlies, beschreibt Freud, also die Korrespondenz fand um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts statt, in diesen Briefen beschreibt Freud einen engen Zusammenhang von Fantasie und Erinnerung. Ebenso wie die Erinnerung beruht auch die Fantasie auf Wahrnehmungen, wie etwa auditiven Eindrücken, die nachträglich verwertet und ausgestaltet werden. Fantasien stellen also Verarbeitungsformen von Erinnerungsspuren dar. Auch das denkt man im Alltagsverständnis häufig anders, wenn man einen Gegensatz aufmacht zwischen Fantasie und Erinnerung. Und Freud weist sozusagen darauf hin, dass beide gemeinsame Wurzeln haben. Dieser lebensgeschichtliche Ursprung der Fantasie wird in Freuds späteren Schriften zunehmend zugunsten universeller phylogenetischer Fantasiebildungen verworfen. Doch ich denke, dass er gerade im Hinblick auf das sexuelle Begehren interessant ist. Während Freud die sogenannte Urszene, also den sexuellen Akt zwischen den Eltern als Ursprung der eigenen Existenz, im Wesentlichen für die Ätiologie hysterischer, also für die Entstehung hysterischer Erkrankungen in Betracht zieht, sehe ich sie darüber hinaus vor dem Hintergrund der allgemeinen Verführungsszene zwischen Erwachsenem und Kind als eine Art Verarbeitung dieser Verführung. Also man könnte sagen, dass die Urszene eine Art universelle Ausdrucksgestalt sexueller Fantasiebildung ist, also eine Art Prototyp, aus dem sich im Verlauf des Lebens verschiedenste Variationsformen entwickeln. Im Unterschied zu Konzeptualisierungen, welche die Urszene als universelle Struktur oder als phylogenetische Erbschaft verstehen, beruht diese Fantasie meines Erachtens auf konkreten Wahrnehmungen, die gleichwohl in einem gesellschaftlich organisierten Schema, also vorgegebenen Schema der Triade Vater, Mutter, Kind, organisiert werden. In diese Urszene gehen Wahrnehmungen unterschiedlichster Herkunft ein. Die konkrete Wahrnehmung elterlichen Geschlechtsverkehrs ist dabei weder notwendig noch in besonderer Weise förderlich für die Konstruktion dieser Szene. Andererseits haben die konkreten Erfahrungen mit den Eltern und den anderen Bezugspersonen jedoch große Bedeutung. Insbesondere gilt dies für die Intromission des sexuellen Begehrens der Eltern in der universellen Verführungssituation. Also diese unbewussten Dimensionen der Eltern-Kind-Interaktion werden in und mit der Urszene verarbeitet. Diese Szene wird dabei gleichsam zur Organisator, zur Strukturierungshilfe der rätselhaften Botschaften, Sie bündelt diese Botschaften wie in einem Prisma und gibt ihnen auf diese Weise nachträglich eine Form. Diese urzähen Konstrukte verändern sich nun im Laufe der kindlichen Entwicklung und im Laufe des Erwachsenenalters. Idealtypischerweise unterliegen sie, analog den Erinnerungen, einem permanenten Prozess nachträglicher Umschrift. Sie werden dabei sowohl der jeweils aktuellen kognitiven und affektiven Entwicklungslage angepasst, als auch entsprechend den Bedürfnissen und insbesondere den unbewussten Konfliktkonstellationen der jeweiligen Gegenwart verändert. Interessant dabei ist vor allem die Spannung zwischen einer permanenten Neu- und Umgestaltung dieser Fantasien im Verlauf des Lebens einerseits und der Unveränderlichkeit der unbewussten infantilen Wünsche andererseits. Im Konzept der Nachträglichkeit liegt meines Erachtens die Pointe der freudischen oder psychoanalytischen Sexualtheorie. Entscheidend ist dabei die Auflösung linearer Zeitvorstellungen. Frühe Erfahrungen werden demnach genauso bedeutsam für spätere wie umgekehrt, spätere bedeutsam werden für die Wahrnehmung von früheren. Betrachtet man die Sexualität, also wie vorgeschlagen, nicht als etwas, das dem Körper von Natur aus anhaftet und sich in Reifungsprozessen lediglich entfaltet, sondern als leibliche Einschreibung lustvoller Erfahrungen, erscheint mir gerade ein solcher konstellativer Zeitbegriff sinnvoll zum Verständnis menschlicher Sexualität, weil in jeder sexuellen Aktivität zahlreiche Erfahrungen, die zu unterschiedlichsten Zeiten gewonnen werden, zusammentreffen und gleichsam in einer neuen Umschrift verarbeitet werden. Mit Hilfe einer Anekdote, die Freud in der Traumdeutung von 1900 erzählte, lässt sich die Nachträglichkeit des Sexuellen veranschaulichen. Ich zitiere: An der Frauenbrust treffen sich Liebe und Hunger. Ein junger Mann, erzählt die Anekdote, der ein großer Verehrer der Frauenschönheit wurde, äußerte einmal, als die Rede auf die schöne Amme kam, die ihn als Säugling genährt: Es tue ihm leid, die gute Gelegenheit damals nicht besser ausgenutzt zu haben. Dieses Beispiel bringt die Problematik der freudschen Sichtweise auf den Punkt. Er fokussiert sozusagen lediglich auf den Säugling und vernachlässigt die Amme. Das ist sozusagen die zentrale Kritik, die Laplanche an Freud vornimmt und die ihn sozusagen zu dem Primat des Anderen geführt hat. Also es fehlt die erwachsene Andere, die ihm das Kind eine rätselhafte Botschaft intromittiert. Denn erst diese Botschaft drängt sofort während neuen Umschriften und neuen Übersetzungen, die das Unbewusste und die Sexualität des Kindes entstehen lassen. Also wir haben es mit einem Modell von Zeitlichkeit zu tun, das sowohl von der Vergangenheit in die Gegenwart wirkt, als auch umgekehrt von der Gegenwart in die Vergangenheit hinein. Als Form der Umschrift lassen sich nun verschiedene Stadien der Triebentwicklung verstehen, wie sie auch in der klassischen Psychoanalyse beschrieben werden, also die Oralität, Analität, Phallizität bis hin zur Genitalität. Der Ödipus-Komplex ist in dieser psychosexuellen Entwicklung ein entscheidender Knotenpunkt, gleichsam ein Umschlagplatz. Man kann sagen, also Ödipus-Komplex ist die Zeit im Leben eines Kindes, wo es sich sozusagen aus den dyadischen Beziehungsformen löst und in dryadische Beziehungsstruktur hinein entwickelt. Und man kann sagen, dass in Bezug auf das Begehren das Kind in diesem Geschehen zum Subjekt seines Begehrens wird. Also das heißt, es antwortet auf die passiv widerfahrene Verführung in der frühkindlichen Zeit, indem es selbst die Eltern begehrt. Aus dem Desideratus ergo sum wird im Zuge des Ödipus-Komplexes das Desidero ergo sum, also weil ich begehre, werde ich, bin ich. Der Anspruch des Anderen wird beantwortet mit dem Begehren des Subjekts. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.